Eine Veranstaltung für die Bildung des Schweizerischen Gedenkkomitees zum 23. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung fand kürzlich in Basel statt. Daran nahmen teil die Mitglieder des Schweizerischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der Kostenmenschen von Pekdusan 2017, des Schweizerischen Korea-Komitees und der Schweizerischen Soziologie-Studentengruppe. Auf der Veranstaltung wurde eine Erklärung veröffentlicht. Der Tod von Präsidenten Kim Il-sung, so hieß es in der Erklärung, sei der größte Verlust für das koreanische Volk und die Anhänger der Soziologie und Sungun-Ide. Das Komitee beschloss, die Zeit vom 5. Juni bis zum 9. Juli als Gedenkfrist festzulegen und in diesem Zeitraum die klassischen Werke von Präsidenten Kim Il-sung und seine großen Verdienste durch Massenmedien breit vorzustellen und zu propagieren und bunte Veranstaltungen wie Gedenktreffen und Seminar über seine Verdienste aktiv abzuhalten.